Sprachgestaltung. Nutzwert einer Sprachgestaltung. Dank einer bewusst gewählten Form der Sprachgestaltung könnte sich der Mensch nicht alleine nur etwas in der Güte seiner Ausdrucksfähigkeit schulen. Er überwindet zuweilen auch Hemmnisse bei sich und kann es so nach und nach erlernen, innere Blockaden an sich zu erkennen, so diese ihm eingegeben sind. Diese wird er somit auch für sich festmachen und deren Vorhandensein klären können. Dann wird er sich auf diese Sache zu einem späteren Zeitpunkt beziehen können. Das wird zuweilen für eine Stabilisierung einer eigenen Gedanken- und Ideenwelt beim Menschen sorgen, wie Schneider meint. Schließlich sind das doch alles Momente einer durchlebten Wirklichkeit. Was uns Menschen da einmal klar vor Augen geführt werden kann, das wissen wir zuweilen selbst auszudeuten und bald vielleicht auch richtig zu verstehen. Was das ist, wenn etwas bei uns als Regung oder Impuls vorkommt, das können wir dann gerne untersuchen. Es ergeben sich die weiteren Wege des Bedenkens dann nahezu von alleine bei uns, da diese bereits dazu motiviert sind zu bestehen. Ein solcher Effekt kann durch eine Einfachheit des Dargestellten etwas in seinem Erscheinen begünstigt werden. Ein Erfolg solcher innerlichen Prozesse sei zu gewährleisten. Ohne eine Richtigkeit jener damit einhergehenden trivialen Aussagen zu den wahren, richtigen und guten Sachverhalten einzuhalten, würde dagegen nichts Eigentliches möglich oder gar denkbar sein. Aus diesem Grund bedient sich Schneider gerne gewöhnlicher Worte zur Beschreibung der für ihn gültigen Gegebenheiten. Er stellt vornehmlich einen trivialen Anteil seiner Überlegungen bei der Darstellung seiner eigenen Dinge heraus. Das macht er so, damit eine Gelegenheit dazu besteht, diese selbst zu verifizieren als Leser. Schneider hat diese Texte einmal selbst erzeugt. Sie sind mittlerweile bereits mehr oder minder einsatzfähig für eine Lesung davon.